faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt anmutige gegend dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe erster akt anmutige gegend Faust, auf blumigen Rasen gebettet, ermüdet, unruhig, schlafsuchend. Dämmerung. Geisterkreis, schwebend, bewegt. Anmutige, kleine Gestalten. Ariel, Gesang von Aeols Harfen begleitet. Wenn der Blüten Frühlingsregen über alle schwebend singt, wenn der Felder grüner Segen allen Erdgebornen blinkt, kleiner Elfen Geistergröße eilet, wo sie helfen kann. Ob er heilig, ob er böse, jammert sie, der Unglücksmann. Die ihr dies Haupt umschwebt im luft'gen Kreise, erzeigt euch hier nach edler Elfenweise. Besänftiget des Herzens grimmen Strauß, entfernt des Vorwurfs glühend bittre Pfeile, sein Innres reinigt von erlebtem Graus. Vier sind die Pausen nächtiger Weile. Nun ohne Säumen füllt sie freundlich aus. Erst sinkt sein Haupt aufs kühle Polster nieder, dann badet ihn im Tau aus Lethes Flut. Gelenk sind bald die krampferstarrten Glieder, wenn er gestärkt dem Tag entgegenruht. Vollbringt der Elfen schönste Pflicht, gebt ihn zurück dem heiligen Licht. Chor. Einzeln, zu zweien und vielen, abwechselnd und gesammelt. Wenn sie schlau die Lüfte füllen um den grün umschränkten Plan, süße Düfte Nebelhüllen, senkt die Dämmerung heran, lispelt leise süßen Frieden, wiegt das Herz in Kindesruh, und den Augen dieses Müden schließt des Tages Pforte zu. Nacht ist schon hereingesunken, schließt sich heilig Stern an Stern, große Lichter, kleine Funken, glitzern nah und glänzen fern, glitzern hier im See sich spiegelnd, glänzend droben klarer Nacht, tiefsten Ruhens Glück besiegelnd, herrscht des Mondes volle Pracht. Schon verloschen sind die Stunden, hingeschwunden Schmerz und Glück. Fühl es vor, du wirst gesunden, traue neuem Tagesblick. Täler grünen, Hügel schwellen, Buschen sich zu Schattenruh, und in schwanken Silberwellen wogt die Saat der Ernte zu. Wunsch um Wünsche zu erlangen, schaue nach dem Glanze dort. Leise bist du nur umfangen, Schlaf ist Schale, wirf sie fort. Säume nicht, dich zu erdreisten, wenn die Menge zaudernd schweift. Alles kann der Edle leisten, der versteht und rasch ergreift. ungeheures getöse verkündet das herannahen der sonne. Ariel. Horchet, horcht! Dem sturm der horen tönend wird für geistesohren schon der neue tag geboren. Felsenthore knarren rasselnd, Phöbus räder rollen prasselnd. Welch getöse bringt das licht? Es trommetet, es posaunet, Auge blinzt und Ohr erstaunet. Unerhörtes hört sich nicht. Schlüpfet zu den Blumenkronen, tiefer, tiefer, still zu wohnen. In die Felsen unters Laub, trifft es euch, so seid ihr taub. Faust. Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, ätherische Dämmrung milde zu begrüßen. Du Erde warst auch diese Nacht beständig und atmest neu erquickt zu meinen Füßen. Beginnest schon mit Luft mich zu umgeben. Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen, zum höchsten Dasein immerfort zu streben. In Dämmerschein liegt schon die Welt erschlossen, der Wald ertönt von tausendstimmigem Leben. Tal aus, Tal ein ist Nebelstreif ergossen, doch sinkt sich Himmelsklarheit in die Tiefen, und Zweig und Äste, frisch erquickt, entsprossen dem duftgen Abgrund, wo versenkt sie schliefen. Auch Farb an Farbe klärt sich los vom Grunde, wo Blum und Blatt von Zitterperle triefen. Ein Paradies wird um mich her die Runde. Hinaufgeschaut, der Berge Gipfelriesen verkünden schon die feierlichste Stunde. Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen, das später sich zu uns herniederwendet. Jetzt zu der Alpe grün gesenkten Wiesen wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet. Und stufenweis herab ist es gelungen. Sie tritt hervor, und leider, schon geblendet, kehr ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. So ist es also, wenn ein sehnend Hoffen dem höchsten Wunsch sich traulich zugerungen, Erfüllungspforten findet Flügel offen. Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen ein Flammenübermaß, wir stehn betroffen. Des Lebens Fackel wollten wir entzünden, ein Feuermeer umschlingt uns, welch ein Feuer! Ist's lieb? Ist's Hass? Die glühend uns umwinden, mit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer, so daß wir wieder nach der Erde blicken, zu Bergen uns in jugendlichstem Schleier. So bleibe denn die Sonne mir im Rücken, der Wassersturz das Felsenriff durchbrausend, ich schau ihn an mit wachsendem Entzücken. Von Sturz zu Sturzen wälzt er jetzt in tausend, dann aber tausend Strömen sich ergießend. Hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend. Allein, wie herrlich, diesem Sturm entsprießend, wölbt sich des bunten Bogens